Schwein, aber wir sind der Abschau. Wir sind wie Wasser aus Stahl. Wir fressen uns durch und ihr habt keine Wahl. Wir sind die Workers ohne Arbeit. Wir sind die Workers ohne Arbeit. Wir sind die Workers ohne Arbeit. Wir sind faul, aber scheuer pleite. Wir sind faul, aber scheuer pleite. Wir sind faul, aber scheuer pleite. Sind faul und Arbeit scheu. Sind faul und Arbeit scheu. Soll uns nicht verärgern. Wir sind eine ganze Menge. Wenn ihr uns zu Blöde kommt, schlagen wir über die Stränge. Wir sind der Abschaum. Wir sind die Rost auf.